Audits, Prüfungen, ISO und TÜV-Zertifizierungen. Die Problembeschreibung. Ein Audit ist eine Prüfung eines Prozesses durch eine außenstehende, unabhängige Firma. Weltweit haben sich hier die Big Four etabliert. Gemeint sind die vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Deloitte, PricewaterhouseCoopers, KPMG und Ernst & Young. Und in vielen Unternehmensbereichen ist es heute State of the Art, eigene Aussagen durch eine dieser vier Firmen bestätigen zu lassen. Dies kostet natürlich Geld und abermals ist Vertrauen in eine zentrale Partei nötig. Die Lösung. Die Abwicklung über eine Blockchain wäre hier, ähnlich wie bei der Buchhaltung, extrem einfach. Anstatt Ein- und Ausgaben auf einer Blockchain zu dokumentieren, werden für einen Audit-Blockchain-Prozess mit Timestamps dezentral und transparent protokolliert. Um Geschäftsgeheimnisse nicht nach außen zu tragen, könnten diese durch den Einsatz bestimmter Schlüssel maskiert werden. Nur wer über den betreffenden Schlüssel verfügt, hat Zugriff auf die Daten. Wer diesen Schlüssel nicht hat, für den bleibt alles geheim. Man kann somit eigene Aussagen durch denselben Prozess wie bei einem Audit durch eine renommierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft untermauern. Nur dass man dafür kein Geld mehr benötigt. Die Prozesse protokollieren musste man sowieso schon. Nur geschieht dies eben jetzt über eine Blockchain. Die Herausforderungen. Diese liegen hier eher im wirtschaftlichen Bereich. Viele Unternehmensberatungen raten ihren Unternehmen stark davon ab, Blockchains für Audits zu nutzen. Denn dies wäre ja ihr eigener Untergang. Dieses Gebaren der Wirtschaftsprüfer hemmt die Innovation in diesem Bereich ein wenig. Von technischer Seite her wären die Systeme bereits größtenteils einsetzbar. Alternativmöglichkeiten. Alternativen sehe ich nicht wirklich, denn technologischer und wirtschaftlicher Fortschritt lässt sich nur bedingt verlangsamen und Blockchains wären hier eine geniale Lösung. Ein paar Praxisbeispiele. Nachdem ich bei den Big Four oft als Consultant und Speaker gebucht werde, weiß ich jedoch aus erster Hand, dass bei den Großen gerade ein starkes Umdenken stattfindet. Anstatt Blockchains zu blockieren, überlegen die Audit-Anbieter, wie sie diese selbst als Lösung anbieten können. Aus meiner Sicht ist dies ein exzellenter und zielführender Schritt. IBM und einige andere Firmen investieren hier ebenfalls viel Kapital. Jede Firma, welche derzeit für Prüfungen, Audits usw. bezahlt wird, muss sich hier rasch umorientieren, um nicht irrelevant zu werden. Spannend wird dies natürlich ebenfalls für ISO-Standards oder den TÜV. Diese könnten nach dem Siegeszug entsprechender Blockchain-Lösungen dann ebenfalls irgendwann auf dem Abstellgleis landen. Es sei denn, es finden Kooperationen mit Blockchain-Anbietern statt.